Ja, ich halte jetzt sozusagen nach dem einführenden Vortrag von Bernd Röttger gestern so den ersten etwas themenspezifischen. Wie in der Einleitung schon zu hören war, funktioniert der Vortrag wahrscheinlich ein bisschen gemeinsam mit dem, den Peter Jehle heute Abend halten wird. Ich kenne seinen Vortrag zwar nicht, aber ich weiß, worum es ihm gehen wird. Das heißt, Philosophie der Praxis ist natürlich auch bei mir ein ganz zentrales Thema. Und was ich auch ein bisschen machen werde, wir hatten das jetzt auch gerade beim Vorgespräch beim Frühstück, dass ich auch ein bisschen einführen werde, nebenbei sozusagen in die Gramsci Philologie, wenn man so will, also in die konkrete Materialität der Gefängnishäfte, über die wir ja gestern kurz gesprochen haben, über den besonderen fragmentarischen Charakter und so. All das ist klar, aber was das genau heißt, ne, der fragmentarische Charakter, und wie sich das sozusagen auch auf das Denken und auf die Inhalte auswirkt, das werde ich eben anhand des Geschichtsthemas ein bisschen erläutern. Wir hatten das ja schon mehrmals, eben sozusagen die Schwierigkeit, sich Gramsci anzueignen, die Schwierigkeit zu sagen, wir machen einen Lesekreis und lesen da mal rein, haben jetzt schon mehrfach gesprochen. Dafür eignet sich Gramscis Werk eben nicht. Wie ihr wisst, hat er es eben in Haft verfasst, nachdem er einige Jahre lang gar nicht schreiben durfte, nachdem er Schreiberlaubnis erhalten hatte. Was heißt konkret der fragmentarische Charakter? Konkret heißt das, dass die Gefängnishäfte zu einem sehr großen Teil eben aus kleinen und großen Notizen bestehen, die in der Gramsci-Forschung sozusagen Paragraphen genannt werden und auch so durchnummeriert sind. Die sind vor allem in den frühen Heften, sind das teilweise wirklich sehr kleine Notizen. Manchmal geht es dann aber auch über mehrere Seiten zu einem Thema. Und wir haben am Anfang vor allem die sogenannten gemischten Hefte, und im zweiten Teil von Gramscis Schreibarbeit im Gefängnis beginnt er dann, diese Notizen teilweise wieder aufzunehmen, neu zu ordnen, neu zu formulieren. Das ist dann sozusagen für Nerds auch eine spannende Forschung, dann zu schauen, aha, welche Worte fallen weg, welche kommen neu hinzu, was bleibt genau gleich und so. Also das ist dann wirklich so Gramsci-Forschung für, also da gibt es dann wirklich Leute in Italien wie Gianni Franchoni zum Beispiel, der kann dir genau sagen, an bestimmten Stellen, also der kann teilweise die Entstehung bestimmter Hefte auf den Tag genau oder auf die Woche genau datieren, ne? Weil das sind ja tatsächlich Schulhefte, in die Gramsci hineingeschrieben hat, die so einen Korrekturrand haben, und manchmal lässt Gramsci den frei, den Korrekturrand, und manchmal schreibt er über diesen Rand hinaus. Das sind die Phasen, in denen er in Sorge ist, ob er nochmal Hefte Nachschub bekommt und anfängt, Platz zu sparen. Dann lässt er manchmal Seiten frei, weil er vorne noch mal was hinzufügen will und so. Also all das sind sehr spannende Themen. Für uns genügt es sozusagen jetzt einführend mal eben festzuhalten, es gibt diese Fragmente, es gibt die gemischten Hefte und es gibt die thematischen späteren Hefte, und es gibt drei Sorten von Texte. Das ist vielleicht bekannt, ich hoffe, dass ich euch nicht langweile, wenn ihr das einführend schon mal besprochen habt. Ich bringe es nur noch mal in Erinnerung. Es gibt praktisch diese drei Sorten von Texte, die wir A, B und C Texte nennen. Die A-Texte, das sind vor allem Texte aus der frühen Phase, die Gramsci dann ein zweites Mal aufgreift und wiederverwendet und neu kompiliert. Das sind dann die C-Texte, während die sogenannten B-Texte sind Texte und Paragraphen, die es nur in einer einzigen Version gibt, während A-Texte tauchen immer auf, auch wieder als C-Texte. Eine Diskussion, über die ich jetzt allein schon 2 Stunden sprechen könnte, ist jetzt eben die Frage: Ist jetzt dieser fragmentarische Charakter der Gefängnishefte tatsächlich nur unter Anführungszeichen den Haftbedingungen geschuldet, dass eben Gramsci gestorben ist, noch ehe er sozusagen aus diesen Notizen noch was machen konnte? Noch, er hat sozusagen kein Buch geschrieben, er hat kein Hauptwerk hinterlassen. Ist das sozusagen tatsächlich nur ein Problem, dass er keine Literatur zur Hand hatte, dass vieles von dem, was er vorläufig formuliert, er schreibt ja manchmal explizit, was ich jetzt schreibe, ist erstmal vorläufig gedacht, müsste man nochmal überprüfen, kann auch gar nicht stimmen, was ich hier schreibe. Ist das jetzt sozusagen tatsächlich nur dem Umstand geschuldet, dass er keine Bücher zur Hand hatte und im Gefängnis saß und immer nur an 4 Heften gleichzeitig arbeiten durfte? Das war ja genau reglementiert, ne? Immer 4 Hefte durften in der Zelle sein, alle anderen Hefte waren in einem Magazin, und er durfte immer 4 gleichzeitig zur Hand haben. und hat sich das auch sehr genau eingeteilt. Ist das jetzt nur ein Problem der Haftbedingungen oder lernen wir sozusagen auch etwas, ich habe es jetzt gerade mit dem Kollegen besprochen, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, oder lernen wir auch etwas sozusagen über die Art des Denkens, über die Art des Schreibens, was heißt es denn vorläufig zu schreiben, was heißt es denn sich einem Begriff zu nähern, indirekt, was heißt es sich eine Frage zu stellen und Material zu sammeln und für die Frage einfach mal Material zu sortieren. Und genau das tun die Gefängnishäfte. Also vielfach sind es einfach Materialsammlungen. Und diese Materialien sortiert Gramsci immer wieder in Rubriken ein. Also ich nenne das jetzt Rubriken. Das heißt, diese Paragraphen haben dann oft eben auch Überschriften. Und bestimmte dieser Überschriften kehren dann über die ganzen Gefängnishäfte hinweg immer wieder zurück. Eine davon ist eben Kultur, Themen, Argumenti di cultura oder Geschichte der italienischen Intellektuellen oder Einführung in das Studium der Philosophie. Dann eine relativ spät auftauchende Kategorie, die heißt methodologische Kriterien oder auch Methodenfragen. Manchmal sind es aber auch sehr eigentümliche Überschriften, die immer wieder verwendet werden, zum Beispiel die Enkelchen des Pater Bresciani, i nipotini di Padre Bresciani. Das ist eine Rubrik, unter der eben propagandistische katholische Schundliteratur und Auseinandersetzungen dazu sammelt. Manchmal erfindet er auch Begriffe wie Lorianismus zum Beispiel. Lorianismus ist eine Wortkreation von Gramsci für wissenschaftlichen Schund. Als gesellschaftliche Erscheinung des kulturellen Niedergangs. Und das Spannende an diesen Rubriken ist, zu beobachten, welche Materialien Gramsci nun diesen Rubriken zuordnet. Weil manchmal erklärt er das gar nicht. Manchmal steht einfach nur Typen von Zeitschriften und dann nennt er eine Zeitschrift, die ihm irgendwie einfällt. Oder er sagt eben eine Frage der Methode und sagt, Croce schreibt an irgendeiner Stelle, müsste man mal nachschlagen. Ende des Paragraphen. 3 Zeilen, nicht mehr. Andere Paragraphen gehen dann über 20 Seiten. Zum Beispiel die Notizen zum Alltagsverstand, Folklore und so weiter. Und dadurch, dass wir eben bei Gramsci nicht nachschlagen können, dass wir nicht sagen können, was meint er mit Hegemonie, was meint er mit Alltagsverstand, an welcher Stelle steht das, wo ist das definiert, das ist eben häufig nicht definiert, sondern das erschließt sich daraus, wie eben bestimmte Fundstücke, bestimmte Materialien, bestimmte Ideen diesen Rubriken zugeordnet werden und wie sie da einsortiert werden. Das heißt, wenn man diese Rubriken über die Gefängnishäfte hinweg ein wenig verfolgt, dann lernt man, was einerseits über die Rubrik, ja, was heißt das, wenn Gramsci sozusagen, wie können wir Lorianismus, zum Beispiel diese recht schrullige Kategorie, definieren anhand der Materialien, was aber heißt das auch für die Materialien, dass sie in dieser Kategorie landen. Und eine dieser Rubriken, die ich jetzt eben auch zum Titel des heutigen Vortrags erhoben habe, ist eben Vergangenheit und Gegenwart. Passato e presente. Das ist eine der Rubriken, die schon im ersten Gefängnisheft erstmals auftaucht. Und die ist deswegen auch spannend zu beobachten, weil sie fast ausschließlich in den gemischten Heften auftaucht. Und anders als andere Rubriken mündet das gesammelte Material. Also wir haben viele A-Texte zu Vergangenheit und Gegenwart, aber es gibt dann kein späteres thematisches Heft zum Begriff der Geschichte, als Begriff der Geschichte ohnehin nicht. Das war jetzt ein Titel, den ich jetzt gewählt habe, in Erinnerung an Benjamin. Also es gibt dann kein thematisches Heft zur Geschichte, es gibt auch kein Heft zu Vergangenheit und Gegenwart. Und warum das so ist oder warum das so sein könnte und was das für das Denken von Vergangenheit und Gegenwart bedeutet, darüber möchte ich dann eben sprechen und erlaube mir eben diesen kleinen philologischen Exkurs, weil ich mir denke, das ist auch wichtig sozusagen, dass man nicht nur hinnimmt, na Gramsci ist halt schwierig zu lesen und man wüsste nicht, wo beginnen, sondern dass man auch ein bisschen versteht, wie die gebaut sind, die Gefängnishefte. Das heißt, ich werde jetzt zunächst ein bisschen diese Rubrik charakterisieren. Die hat natürlich mit Geschichte zu tun, wenn wir von Vergangenheit und Gegenwart sprechen. Im zweiten Teil wird es dann sozusagen eine Spur schwieriger und im engeren Sinne philosophisch, weil da geht es eben um die Auseinandersetzung mit Benedetto Croce, die natürlich sozusagen ein ganz zentrales Element in der ganzen Philosophie Gramscis ist und genau am Geschichtsdenken von Croce sozusagen, das ist ein ganz wichtiger Angelpunkt seiner Auseinandersetzung mit Croce. Und im dritten Teil möchte ich noch kurz über die Subalternen sprechen und über die Frage, warum Gramscis Auseinandersetzungen mit den subalternen gesellschaftlichen Gruppen auch etwas, auch und vor allem etwas mit Geschichte und mit Geschichtsschreibung zu tun hat. Da will ich allerdings nicht vorgreifen an die Vorträge, die, glaube ich, am Donnerstag geplant sind von Benny Obratko. Und es gibt auch noch einen, glaube ich, zur postkolonialen Rezeption. Das wird hier sozusagen angesprochen und vorbereitet und hoffentlich dann leider in meiner Abwesenheit am Donnerstag diskutiert. Aber dafür steht unter Anführungsstrichen an den Rändern der Geschichte, weil das ist tatsächlich die Überschrift des subalternen Heftes. Das Gefängnisheft 25 ist ein schmales thematisches Heft und hat die subalternen gesellschaftlichen Gruppen zum Gegenstand mit dem Titel An den Rändern der Geschichte, Ai Margini della Storia. Also zunächst aber jetzt zurück zur Rubrik Vergangenheit und Gegenwart, die ich vorstellen wollte und zu ihrem Status in den Gefängnisheften. In einem ersten Schritt versuche ich sie mal zu definieren. Das Material, also eben, jetzt sozusagen beginnen wir so Gefängnishefte zu lesen, also nicht wirklich zu lesen, aber wir tun so, als lesen sie wir jetzt gemeinsam. Das heißt, wir schauen nicht, wie definiert Gramsci die Rubrik, sondern was fällt unter diese Rubrik, welche Themen werden hier angesprochen. Und hier könnte man zunächst mal ganz allgemein sagen, dass die Themen der Rubrik Vergangenheit und Gegenwart behandeln das Verhältnis zwischen der individuellen Ebene von Erfahrung und den historischen und gesellschaftlichen Kontext, in denen diese Erfahrungen gemacht werden. Dabei geht es Gramsci um zwei komplementäre Aspekte dieses Verhältnisses. Der eine Aspekt ist der Anspruch, individuelle Lebenserfahrung auf ihren universalen Gehalt hin zu überprüfen und ihrer Darlegung, also der Wiedergabe eben zum Beispiel in autobiografischen Schriften, einen erzieherischen Sinn zu geben, pädagogische Universalität, wie das bei Gramsci wörtlich heißt. Und die zweite Seite, die natürlich damit im Zusammenhang steht, betrifft die Reflexion darüber, auf welche Weise Individuen ihre Zeitgenossenschaft mit der Gegenwart verhandeln. Etwas, das für Gramsci eine im engeren Sinne eben politische Kritik voraussetzt. Wie ich dann noch zeigen werde, geht es hier aber nicht nur um eine Kritik, sondern auch um eine Zuwendung zur Vergangenheit mit dem Zweck ihrer Überwindung, unter Anführungszeichen. Das werden wir uns nachher anhand eines ganz konkreten Paragraphen aus Heft 1 nochmal genauer ansehen. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, okay, super Thema, Individuum, Gesellschaft, Geschichte, was fällt denn da eigentlich nicht darunter? Das ist ja eigentlich ein sehr riesiges Thema und in der Tat sind es wirklich die unterschiedlichsten Inhalte, das werden wir auch noch sehen, die unter dieser Rubrik einsortiert werden, weil es ja eigentlich kaum etwas gibt, das nicht unter einen solchen Problemzusammenhang fällt, wie das bei Gramsci heißt. Nesso di problemi. Das sind manchmal so kleine Dinge, wo er sagt, folgende Dinge müssen zusammengedacht werden und das kann dann eine Mini-Rubrik sein, die heißt Problemzusammenhang und dann kommen Stichwörter und sonst nichts. Und dann können wir sitzen und brüten, was meint er, welcher Zusammenhang wird hier hergestellt. Also ist Vergangenheit und Gegenwart offensichtlich eine Mega-Rubrik. Interessant aber, dass Gramsci sie, wie gesagt, irgendwann aufgibt. Sie verschwindet in der zweiten Schaffensphase im Gefängnis. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass er sich aufgrund des breiten Spektrums irgendwann einem Eingrenzungsproblem gegenüber gesehen hat und begonnen hat, die Rubrik sozusagen aufzulösen und das Material umzugruppieren. In den thematischen Heften braucht er diese Rubrik offensichtlich nicht mehr. Und ich zeige euch bei der Gelegenheit, das ist jetzt sozusagen noch der letzte philologische Exkurs, ich zeige euch eine berühmt gewordene Stoffgruppierung, die steht am Beginn von Heft 8, Raggruppamenti di Materia, also Stoffgruppierungen. Hier tauchen, auch wenn man nicht Italienisch kann, versteht man es einigermaßen, um was es hier geht, hier tauchen sozusagen ganz zentrale Themen aus Gramsci's Philosophie, die ihr ja alle auch kennt von den Einführungen, tauchen hier eben auf. Die Intellektuellen, Machiavelli, unter Punkt 3 die Kulturthemen wieder, Einführung in das Studium der Philosophie. Bis hin zu Punkt 9, Lorianismo, Lorianesimo, das ist die Rubrik über die verrückten Intellektuellen, über die ich vorhin gesprochen habe. Jetzt ist leider das Layout ein bisschen kaputt geworden. 10 ist hier auch noch über den Journalismus. Das sieht man hier nicht, das ist jetzt leider ins Grüne gefallen. Also am Beginn von Heft 8 sagt Gramsci, räumen wir mal in den Notizen auf und gehen wir langsam dazu über, diese Gefängnishefte in Ordnung zu bringen. Das heißt, bei Heft 8 befinden wir uns sozusagen an der Schwelle zu den thematischen Heften. Diese Gruppierung stammt eben schon aus einer relativ späten Phase. April 1932 nimmt Gramsci diese Ordnung vor und bemüht sich offensichtlich um eine thematische Reduktion von Komplexität. Manche Themen tauchen gar nicht mehr auf hier, zum Beispiel die Alltagsverstand, Folklore, zumindest nicht namentlich, das ist eben das Spannende. Sie tauchen sozusagen nicht in der Stoffgruppierung auf. Das heißt, diese Gruppierungen sind eine Vorarbeit für die thematischen Hefte und Gramsci beginnt nun auch, bestimmte Themen zu kodifizieren und darunter eben auch die Rubrik Vergangenheit und Gegenwart. Sie taucht zwar, wie ihr seht, noch in Klammern unter Punkt 6 auf, Passato e Presente, hier steht sie noch, ja, allerdings sozusagen nur noch in Klammern hinter einer relativ nichtssagenden Rubrik namens Miszellen aus verschiedenen Forschungsnotizen. Das ist Allfälliges sozusagen. Und dort landet plötzlich Vergangenheit und Gegenwart. Der Sache nach ist sie aber in Wirklichkeit woanders aufgegangen, nämlich unter dem wesentlich gewichtigeren Punkt 3, enzyklopädische Begriffe und Kulturthemen. Das sind zwei Rubrikentitel, die schon von Beginn an vorkommen, diese Nozioni Enciclopedica, enzyklopädische Begriffe und Kulturthemen. Na klar, die Kulturthemen sind bei Gramsci, wie ihr wisst, eine sehr zentrale Säule. Er versucht dann, diese neu geschaffene Doppelrubrik enzyklopädische Themen und Kulturthemen in Heft 8 zu umreißen. Und sagt, dies könnte der Obertitel einer Rubrik sein, in der alle bisher zuweilen unter verschiedenen Titeln aufgezeichneten Stichworte und Motive zusammenzufassen sind. Stichworte für ein Wörterbuch der Politik und Kritik, enzyklopädische Begriffe im eigentlichen Sinn, Motive aus dem moralischen Leben, Kulturthemen, philosophische Lehrfabeln und so weiter. Die Kulturthemen haben, wie wir wissen, bei Gramsci natürlich einen eminent politischen Charakter. Die Hegemonie ist ja sozusagen nur als eine kulturelle zu denken, weil eben Kultur in Gramscis Sinne natürlich auch und vor allem ein Ort der Politik ist. Also das, was wir viel später bei den Cultural Studies dann benannt bekommen als eine Erweiterung des Kulturbegriffs. Diese Erweiterung des Kulturbegriffs ist bei Gramsci schon theoretisiert und der politische Charakter dessen, was Kultur heißt, ergibt sich aus der weiten Fassung. Also ein weiter Kulturbegriff ist per Definition ein politischer Kulturbegriff und Kultur ist ein Ort von Politik. Das ist leider nicht mein Thema heute, aber dieser kleine Einblick sozusagen in Gramsci Philologie und auch sich zu fragen, wohin wandern die Rubriken und wohin wandert ihr Material. Also dieser kleine Einblick am Beginn eines Theoriefestivals zu Gramsci, wo ich eben ein bisschen nebenbei einführen wollte in die konkrete Verfasstheit der Gefängnishefte, zeigt uns also neben diesem Einblick in Gramscis Arbeitsweise auch etwas sehr Wesentliches für das Thema von dieses heutigen Vormittags, nämlich die Fragen der Geschichte von Vergangenheit und Gegenwart sind selbstverständlich auch ein Teil dessen, was wir auf Deutsch mit einer Übersetzung, Formulierung von Wolf Haug eben die Politik des Kulturellen nennen. Das ist auch eine Übersetzungsfrage, ne, weil bei Gramsci steht Politica culturale, das darf man aber natürlich keinesfalls als Kulturpolitik übersetzt. Und das ist es genau nicht, sondern es ist eben eine Politik des Kulturellen. Das war sozusagen für mich ein wichtiger Vorspann zu sagen, dass wir ohne über Kultur zu sprechen, bei Gramsci über so gut wie gar nichts sprechen können und eben auch nicht über Geschichte. Schauen wir uns jetzt also diese Rubrik noch etwas näher an, die eben später zu einem Teil der Kulturthemen werden wird. Wir hatten von Biografien gesprochen, sprechen wir also über den biografischen Verlauf. Und warum nicht über Gramscis eigenen? Bernd Röttger hat das ja gestern schon angesprochen. Ein ganz wichtiges Element von Gramscis Biografie war die an vielen Stellen thematisierte Loslösung von Sardinien und damit eben seine eigene Entprovinzialisierung. Und im Zusammenhang mit der Entprovinzialisierung ist von Interesse, was er eben an einer Stelle des 15. Gefängnisheftes, das ist noch ein spätes gemischtes Heft, über Francesco Guicciardini schreibt. Das ist ein Zeitgenosse von Niccolò Machiavelli. Und Gramsci interessiert sich für dessen Werk Ricordi politici e civili. Gilt sozusagen als ein autobiografisch literarischer Gründungstext des Genres der moralisch-politischen Aphorismen, eben aus dem 16. Jahrhundert. In Deutsch zirkuliert diese Schrift unter dem Titel Vom politischen und bürgerlichen Leben. Diesen deutschen Titel müssen wir an dieser Stelle aber ignorieren, weil es Gramsci eben ausdrücklich um die Ricordi geht, also um die Erinnerung. Also die wörtliche Übersetzung ist eben politische und bürgerliche, zivile Erinnerungen. Gramsci geht es um die Erinnerungen. Er schreibt, ich zitiere, es handelt sich um Erinnerungen, insofern sie nicht so sehr autobiografische Begebenheiten im engeren Sinn, als zivile und moralische Erfahrungen wiedergeben, die mit dem eigenen Leben und dessen Begebenheiten engstens verbunden sind und in ihrer universalen Bedeutung betrachtet werden. Und eine solche Schreibform, Gramsci interessiert sich natürlich immer auch für die Art, wie Texte verfasst sind, eine solche Schreibform, ich zitiere weiter, kann nützlicher sein als eine Autobiografie im engeren Sinn, insbesondere wenn sie sich auf Prozesse des Lebens bezieht, die gekennzeichnet sind durch den steten Versuch der Überwindung einer rückständigen Lebens- und Denkweise, wie sie einem Sarden zu Anfang des Jahrhunderts eigen war. Ende des Zitats. Das heißt, hier bringt das eben, also hier, das ist ein Beispiel dafür, was heißt universaler Charakter. Gramsci sagt, für mich, der ich sozusagen aufgewachsen bin, wir haben es ja gestern von Bernd gehört, in den ärmlichen Verhältnissen auf Sardinien mit keinem Zugang zur Bildung. Der ich zusehen musste, wie der Sohn des Apothekers, der Sohn des Fleischers, alle gehen zur Schule oder ins Gymnasium, nur ich nicht und sozusagen, und ich komme von der Provinz in die Stadt und so weiter. So Gramsci bringt das eben mit seiner eigenen Geschichte von Entprovinzialisierung in Verbindung und sagt eben, die autobiografische Perspektive vermittelt allgemeine Einsichten und dieser Prozess tritt umso klarer hervor, und hier zitiere ich wieder Gramsci, als er von einem dreifachen oder vierfachen Provinzler, der ein junger Sarde vom Anfang des Jahrhunderts gewiss war, erfahren wurde. Und diese Reflexion zu Guicciardini, die er in Bezug setzt zu seiner eigenen Entprovinzialisierung, steht unter der Überschrift Vergangenheit und Gegenwart. Der Stellenwert einer solchen beiläufigen Feststellung, also die beiläufig klingt, also das gilt natürlich für mich erst recht, der ich sozusagen ein dreifacher und vierfacher Provinzler war, der Stellenwert einer solchen Feststellung erschließt sich, wenn man sie zu der viel berühmteren Stelle aus den Gefängnisheften in Bezug setzt, die ihr vielleicht auch schon kennt aus anderen Zusammenhängen, weil es eines der Top 15 Zitate vielleicht von Gramsci ist, wo Gramsci eben die Frage nach dem menschlichen Wesen stellt, fragt, was ist das menschliche Wesen, und konstatiert, der Mensch sei zu begreifen, ich habe es hier, tut mir leid, dass das Layout ein bisschen kaputt gegangen ist, das hätten wir checken sollen, aber es ist nur die Quelle und nicht lesbar. Also der Mensch ist zu begreifen als ein geschichtlicher Block, Das ist ein Begriff, den wir gestern schon mal diskutiert haben. Ihr erinnert euch, das Thema, also das, die Metapher des Blocks ist eine von Gramsci gern verwendete und stets, jetzt mal ganz allgemein gesagt, immer für eine Konstellation, in der sozusagen Unterschiedliches zusammenkommt, also nicht Machtblock im Sinne von das sind die einen und der andere Block sind die anderen, sondern der Block ist eben immer etwas, wo was zusammenkommt. Und es ist übrigens besser übersetzt als geschichtlicher Block und nicht historischer Block, weil es eben nicht um das Historische geht, sondern um das geschichtlich Wirksame, um das in der Geschichte Seiende. Also Blocco Storico ist man versucht, schnell zu übersetzen mit historischer Block. Gemeint ist aber geschichtlicher Block. Das wurde dann auch in der deutschsprachigen Ausgabe der Gefängnishefte irgendwann bemerkt. Auch das ist spannend, die Übersetzungsgeschichte. Es gibt einige Begriffe von Gramsci, die in den ersten Heften anders übersetzt werden als in den späteren Heften, weil die Leute, die das gemacht haben, sehr gewissenhaft und auch selbstkritisch gearbeitet haben. Also geschichtlicher Block. Sorry, jetzt bin ich abgekommen. Wo waren wir hier? Als ein geschichtlicher Block von rein individuellen, subjektiven Elementen und von objektiven oder materiellen Elementen, zu denen das Individuum eine tätige Beziehung unterhält. Ende des Zitats. Wenn wir hier vom menschlichen Wesen sprechen, Gramsci fragt, was ist das menschliche Wesen, dann klingelt's vielleicht bei einigen, die vertraut sind mit dem Schlüsseltext von Karl Marx, nämlich die Thesen über Feuerbach. Das ist natürlich die Assoziation mit der sechsten These über Feuerbach ist erlaubt und geboten, weil Gramsci natürlich explizit darauf anspricht. Also die Assoziation zur sechsten These, wonach das menschliche Wesen, Zitat, als das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse zu betrachten sei. Das ist nicht nur zulässig, sondern Gramsci bezieht sich immer wieder ausdrücklich auf die Feuerbach-Thesen. Es gibt auch die etwas abenteuerliche These, wonach die tausenden Seiten der Gefängnishefte nichts anderes als eine Antwort auf die drei Seiten der Feuerbach-Thesen sind. Die Marx'schen Feuerbach-Thesen mit ihrem berühmten Schluss, dass die Philosophen die Welt nur verschieden interpretiert haben, und es darauf ankomme, und, nicht aber, und es darauf ankomme, sie zu verändern. Also die Feuerbach-Thesen sind in mehrerer Hinsicht ein wichtiger Bezug für die gesamte Philosophie der Praxis, in die Pitiele heute am Abend noch einführen wird. Daher streife ich folgenden Aspekt der Philosophie der Praxis nur kurz. Die angesprochene Erfahrung und ihre Rolle für das, was bei Gramsci lebendige Philologie heißt, ist ein wesentliches Element der Philosophie der Praxis. Und lebendige Philologie, wir können es jetzt nicht ausführlicher behandeln, aber das, was ich vorhin erzählt habe, auch das Sammeln von Materialstücken, das Ordnen, das Kompilieren, die Bricolage, wie das dann in den Kulturwissenschaften heißen wird, das hat was mit einem sehr spezifischen Philologiebegriff zu tun, den Gramsci für sich in Anspruch nimmt unter diesem Titel der Philologia Vivente, lebendige Philologie. Und der Bezug auf das Geschichtsdenken ist eben in der lebendigen Philologie ein expliziter. An der zentralen Stelle zur lebendigen Philologie im 11. Heft schreibt Gramsci, dass die Erfahrung, auf der die Philosophie der Praxis gründet, nicht schematisiert werden kann. Sie ist die Geschichte selbst in ihrer unendlichen Varietät und Vielfalt, deren Studium Anlass zur Geburt der Philologie geben kann, als Methode der Gelehrsamkeit zur Feststellung der Einzeltatsachen und zur Geburt der Philosophie, verstanden als allgemeine Methodologie der Geschichte. Ende des Zitats. Hier kommen also, wie ihr merkt, ganz zentrale Stränge und jetzt habe ich keine gute Metapher mehr. Was kann denn zusammenkommen? Gedanken. Gedanken können zusammenkommen. Also Gramscis eigenes akribisches Sammeln, über das ich vorhin gesprochen habe, dieses Sammeln der Einzeltatsachen, das Einordnen in Rubriken, das Kommentieren, das sich merken, da muss man sich merken, hat jetzt natürlich was damit zu tun, dass er im Gefängnis sitzt, keine Bibliothek zur Verfügung hat und so weiter. Gleichzeitig, Und das ist es, was die äußere Form der Gefängnishefte prägt. Das ist es, was es schwierig macht, wenn wir uns zusammensetzen und sagen, ach, ich will endlich mal Gramsci lesen, greifen wir einen Band raus und lesen wir darin. Man kommt nicht voran. Warum? Weil man mit diesen Fragmenten konfrontiert ist. Aber diese Fragmente sind eben auch, ich mag nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber sie sind eben auch Ausdruck einer Methode der Geschichte, selbst habhaft zu werden. Das heißt, die Philosophie der Praxis geht einher mit einer, Zitat, Philologie der Geschichte. Und zum Repertoire der Philosophie der Praxis, so heißt ein Titel in Heft 16, Repertoires der Philosophie der Praxis. Und zu diesem Repertoire der Philosophie der Praxis müsste, Zitat, eine systematische Darstellung praktischer Forschungs- und Interpretationsregeln für Geschichte und Politik gehören. Also, das Zitat geht weiter, eine Sammlung unmittelbarer Kriterien, kritischer Vorbehalte und so weiter, eine Philologie der Geschichte und der Politik, wie sie von der Philosophie der Praxis aufgefasst werden. Das ist vielleicht ein Thema, das wir dann noch besser diskutieren können werden mit Pitiele heute am Abend, der dann nochmal in die Philosophie der Praxis als solche einführen wird. Ich wollte hier sozusagen nur das Fenster mal öffnen zwischen Fenster hat nur zwei. Ich wollte die Drehtür aktivieren zwischen Philologie, Philosophie der Praxis und der Frage der Geschichte. Doch jetzt zunächst zurück zu der Stelle über Guicciardini, die wir vorhin angesprochen haben und die Erinnerungen von Guicciardini. Sie ist eine Schlüsselstelle eben für das Verständnis der Rubrik Vergangenheit und Gegenwart. Seine Ricordi, seine Erinnerungen, sollten, wie Gramsci wörtlich schreibt, als Muster dafür dienen, wie die unter dieser Rubrik gesammelten Notizen zusammenzustellen wären. Gramscis Notizen sind, das war ja jetzt, ist ja jetzt schon kurz angeklungen mit der Selbstbeschreibung als dreifacher, vierfacher sardischer Provinzler. Natürlich sind die Notizen Gramscis an mehreren Stellen auch autobiografisch, also die Gefängnishefte selbst, wenn man so will. Ich denke hier zum Beispiel an einen sehr berührenden Paragraphen aus Heft 9, der weniger bekannt ist, über den Dünger der Geschichte, wo Gramsci sagt, niemand will ein Dünger der Geschichte sein. Alle wollen Pflüger sein, alle wollen eine aktive Rolle innehaben. Doch für Gramsci, den um die Möglichkeit des politischen Eingreifens beraubten, das haben wir ja gestern auch schon diskutiert, wie sich auch das Schreiben und Denken verändert in dem Moment, wo man komplett abgespalten wird von der Auseinandersetzung, von der Möglichkeit des politischen Eingreifens. Für Gramsci stellt sich die Frage, nun anders da, Zitat, etwas hat sich verändert, weil es jemanden gibt, der sich philosophisch fügt, Dünger zu sein, der weiß, dass er es sein muss und sich fügt. Ende des Zitats. Wie an zahllosen anderen Stellen, hier natürlich bei den Briefen ist es natürlich noch expliziter, wo eben Gramsci auch sein Denken mit seiner persönlichen Entwicklung, mit Biografie, wenn man so will, in Verbindung bringt. Das heißt, die persönliche und die politische Dimension seines eigenen Gefangenseins, buchstäblichen Gefangenseins, wird hier in den Blick gerückt. Die Bemerkung über Guicciardini und ihre Tragweite zeigt uns, dass Gramscis Geschichtsauffassung zunächst nicht zu begreifen ist, ohne den Bezug auf die individuellen Dispositionen, auf die Tatsache, wie also geschichtliche Ereignisse Einzelbiografien durchwirken. Und damit zur zweiten Nuance der Rubrik Passato e Presente, Vergangenheit und Gegenwart. Sie findet sich, wie schon angesprochen, beim allerersten Auftauchen der Rubrik, also das erste Mal, wo eine Rubrik so betitelt ist, ist in Heft 1, Paragraph 156, wo Gramsci eben, wie schon angedeutet, wo Gramsci der Gegenwart nicht nur die Kritik, sondern auch die Überwindung der Vergangenheit aufträgt. Und es lohnt sich, hier diesen Paragraphen auch in voller Länge zu zitieren. Vergangenheit und Gegenwart, das ist der komplette Paragraph 156, länger ist er nicht. Dass die Gegenwart eine Kritik der Vergangenheit ist, darüber hinaus, dass sie und weil sie über ihre Überwindung ist. Aber ist die Vergangenheit darum wegzuwerfen? Wegzuwerfen ist das, was die Gegenwart ihrem inneren Wesen nach kritisiert hat, sowie jener Teil von uns selbst, der dem entspricht. Was heißt das? Dass wir uns exakt dieser wirklichen Kritik bewusst sein und ihr einen nicht nur theoretischen, sondern politischen Ausdruck geben müssen. Das heißt, wir müssen stärker an der Gegenwart haften, die wir selbst mitgeschaffen haben, und uns dabei der Vergangenheit und ihrer Fortdauer bewusst sein. Das ist sozusagen ein sehr kompakter Schlüsseltext. Der nicht viel Interpretation braucht. Es ist also sein Anliegen zu untersuchen, wie Geschichte Teil der Erfahrung der Einzelnen wird und wie diese sich darum bemühen, dies zum Fortschritt zu nutzen. Politische, praktische Kritik legt in bewusster Weise bestimmte überwundene Lasten der Vergangenheit ab. Und das ist sozusagen eines der Motive, die dann unter der Rubrik Vergangenheit und Gegenwart immer wieder kommen. Das heißt, manchmal sozusagen wird einfach eine Episode benannt, ohne sie zu kommentieren, ohne zu sagen, und aus was lernen wir aus dieser Episode? Aber wir Gramsci-Leserinnen lernen, dass wenn diese Episode unter diese Rubrik fällt, dann ist es vielleicht ein Beispiel für etwas, das es zu kritisieren und zu überwinden gilt. Und als Folie beziehungsweise Linse dienen Gramsci eben unter anderem die eigenen Erfahrungen im Ordine Nuovo, noch in Turin, also in der Zeitschrift. Doch Material dafür findet er an den unterschiedlichsten Orten. Und das ist eben auch wieder ein Beispiel für die Philologie der Gefängnishefte. Das kann jetzt das englische Regierungssystem und seine bonapartistischen Züge sein, bis hin zu den Verschiebungen der Philosophie Gentiles während des Faschismus. Von der Behandlung der Reserveoffiziere bis hin zur Autoritätskrise nach dem Ersten Weltkrieg. Und diese Autoritätskrise, das wurde auch gestern schon kurz angesprochen, und das ist jetzt das zweite unter den Top 15 Gramsci-Zitaten, wenn man so will. Diese Autoritätskrise wird unter der Rubrik Vergangenheit und Gegenwart thematisiert, und sie enthält dieses berühmte Zitat, ich zitiere es jetzt nur schnell, weil es für uns heute nicht wesentlich ist, aber nur um es zu kontextualisieren: Wenn die herrschende Klasse den Konsens verloren hat, das heißt nicht mehr führend, sondern einzig herrschend ist, Inhaberin der reinen Zwangsgewalt, bedeutet das gerade, dass die großen Massen sich von den Ideologien entfernt haben, nicht mehr an das glauben, woran sie zuvor glaubten, und so weiter. Die Krise besteht, jetzt kommt der Kalenderspruch sozusagen, die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. Ende des Zitats. Vergangenheit und Gegenwart. Dieses Zitat steht unter Vergangenheit und Gegenwart. Der Anspruch also, im Material der traditionellen Geschichtsschreibung die Spuren der eigenen Geschichte und die Spuren der eigenen Wirksamkeit zu entdecken, das ist ja auch das hier wirklich nur ein kleiner Seitenblick auf Brecht, der ja gestern auch schon angesprochen wurde, und den lesenden Arbeiter, was das ist auch der berühmte Text von Brecht, wer hat denn die Geschichte gemacht, wer hat denn die Kriege gewonnen, wer hat die Häuser gebaut, sozusagen die Spuren der eigenen, also der lesende Arbeiter stellt sich diese Frage mit seinem Blick in die Geschichte, und sozusagen das ist etwas, was genau sozusagen auch Gramsci eben macht, sozusagen im Material, wenn man so will, der Geschichtsbetrachtung die Geschichte der eigenen Wirksamkeit zu entdecken. Und dieser Anspruch führt uns natürlich auch zum in diesem Material Unterschlagenen und damit eben zur unauflöslichen Verbindung bei Gramsci zwischen Geschichte und Politik. Die Frage der Geschichtsschreibung ist bei Gramsci eben ein Schlüsselelement, das habe ich schon angesprochen, in seiner Auseinandersetzung mit Benedetto Croce und dessen philosophischer Hegemonie, wenn man so will, im italienischen Geistesleben. Das konzentriert sich jetzt vor allem auf das ganz zentrale philosophische Heft 10. Für Grotius historiografischen Ansprüche hält Gramsci die Annäherung der Begriffe Ethik und Politik für symptomatisch. Ethisch-politische Geschichte ist die zur Zivilgesellschaft, ich zitiere hier Gramsci, zur Hegemonie in Wechselbeziehung stehende Seite der Geschichte. Ethische Geschichte ist die zur Zivilgesellschaft in Wechselbeziehung stehende Geschichte. Politische Geschichte ist diejenige Seite der Geschichte, die der staatlich-regierungsmäßigen Initiative entspricht. Ende des Zitats. Hier erkennt ihr natürlich unschwer auch die Zusammensetzung dessen, was bei Gramsci integraler Staat dann heißen wird. Politische Gesellschaft und Zivilgesellschaft. Den wahren Staat, schreibt jetzt Gramsci, das heißt die leitende Kraft des geschichtlichen Impulses, müsse man manchmal nicht im Staat im juristischen Sinn, sondern in den privaten Kräften suchen. Und das eben führt uns zur Auseinandersetzung mit Grotius ethisch-politischer Geschichte. Das ist sozusagen der Begriff, der immer wieder da kommt. Storia ethico politica. Lässt sich denn eine Geschichte Europas im 19. Jahrhundert schreiben, fragt Gramsci, ohne die Französische Revolution und die Napoleonischen Kriege organisch zu behandeln? Und lässt sich eine Geschichte Italiens in der modernen Zeit schreiben, ohne die Kämpfe des Risorgimento? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, Antwort lautet nein. Genau das macht er aber eben Croce zum Vorwurf, der eben aus tendenziösen Gründen, schreibt Gramsci, der Frage ausweicht, wie denn eine Struktur hervorgebracht und modifiziert wird. Und stattdessen nimmt Croce, Zitat, geruhsam als Geschichte das Moment der kulturellen Ausdehnung, also das ethisch-politische Moment. Das heißt, Croce sieht sich sozusagen auf der kulturellen Ebene das Ergebnis an, ohne die Auseinandersetzungen in den Blick zu nehmen, die dazu geführt haben. Bei der Untersuchung gesellschaftlicher Entwicklungen müsse aber, so Gramsci, stets zwischen dem Dauerhaften und dem Gelegentlichen unterschieden werden. Das Gelegenheitsbedingte, ich zitiere, gibt Anlass für die politische Kritik. Das Permanente gibt Anlass für die historisch-gesellschaftliche Kritik. Und das sozusagen ist auch einer der vielen Seitenhiebe Gramsci gegen bestimmte verbreitete Formen der Auseinandersetzung, wo er eben sagt, genau das, heute würde man vielleicht das als Journalismuskritik sagen, das ist ein Fehler, den Journalistinnen machen, dass sie zwischen dem Gelegenheitsbedingten, zwischen den Symptomen einer bestimmten Zeit und dem, was dauerhaft im Überbau sozusagen dahinter steht, dass sie das eine vom anderen, dass sie manchmal das Dauerhafte für das Gelegenheitsbedingte halten oder eben umgekehrt. Und in Bezug auf das Dauerhafte, auf die Phänomene des Überbaus, wirft Gramsci nun die Frage auf, ob die Philosophie der Praxis eine ethisch-politische Geschichte, wie Croce sie vertritt, denn vollends auszuschließen habe. Und das ist dies, wie ihr ahnt, eine rhetorische Frage, zumal sie ja dahingehend spezifiziert wird, ob für die Philosophie der Praxis Phänomene des Überbaus nichts als, Zitat, Erscheinungen der Basis sind. Die Antwort ist eindeutig, selbstverständlich tritt Gramsci ein für eine Aufwertung des kulturellen Faktums, ich zitiere, der kulturellen Tätigkeit, einer kulturellen Front als notwendig neben den bloß ökonomischen und bloß politischen. Ende des Zitats. Die Philosophie der Praxis lehnt eine idealistische Reduktion der Geschichte auf ihr ethisch-politisches Moment ab, schließt dieses aber keineswegs aus. Während Croce umgekehrt, wie wir vorher schon gehört haben, in Bezug auf die Französische Revolution oder in Bezug auf das Risorgimento, Zitat, vom Moment des Kampfes absieht. Ende des Zitats. Seine ethisch-politische Geschichte richtet sich für Gramsci also unmittelbar gegen den historischen Materialismus und erhält ihr eine Geschichtsauffassung entgegen, die Croces Verdienste um die Aufmerksamkeit für die Tatsachen der Kultur und des Denkens und als Elemente politischer Herrschaft durchaus würdigt, aber eben nur als ein Element dessen, was für Gramsci, ähnlich wie der integrale Staat, dann eben integrale Geschichte heißt. Das heißt, die angesprochene Einsicht, oder das heißt es nicht, sondern das ist jetzt mein Fazit, die angesprochene Einsicht in die Einheit von Theorie und Praxis, das ist ja die Philosophie der Praxis, über die wir heute sprechen, von Philosophie und Politik, hat klarerweise Auswirkungen auf das Geschichtsverständnis der Philosophie der Praxis, dass eben Geschichte und Politik in eins fallen. Auch hier geht es, das wurde jetzt schon angesprochen, indirekt mal wieder um Basis und Überbau. Die ökonomische Struktur, das Ensemble der materiellen Produktivkräfte, schreibt Gramsci, ist das am wenigsten variable Element in der historischen Entwicklung. Ende des Zitats. Und deshalb kann man es sozusagen mit mathematischer Genauigkeit messen. Auf diese Weise lässt sich, Zitat, mit einer gewissen Präzision feststellen, wenn ihre Entwicklung von einer quantitativen zu einer qualitativen wird. Ende des Zitats. Und das ist eben der Moment, in welchem Geschichte und Vergangenheit zu Politik und Gegenwart werden. Also Geschichte wird zu Politik und Vergangenheit zu Gegenwart. An dieser Stelle, auch aus Zeitgründen, nur eine kleine Klammer zu dem, was wir vorhin über das menschliche Wesen gehört haben. Auch hier übrigens spricht, also in der Stelle, die wir vorhin schon zitiert haben, spricht Gramsci von einer quantitativen Messbarkeit des Unterschieds zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Denn wenn der Mensch, Zitat, auch das Ensemble seiner Lebensbedingungen ist, dann lässt sich das auch an dem Ausmaß messen, ich zitiere, in dem der Mensch die Natur und den Zufall beherrscht. Jetzt kommt das dritte von den 15 Top-Zitaten von Gramsci, eins, das mir aber tatsächlich sehr am Herzen liegt, dieser ganze Paragraphen liegt mir sehr am Herzen, deshalb jubele ich euch noch was unter aus diesem Paragraphen. Und daraus, also aus dem jetzt gerade Gedachten und Gesagten, folgt dann eben der für mich sehr zentrale Satz bei Gramsci, Zitat, die Möglichkeit ist nicht die Wirklichkeit, doch auch sie ist eine Wirklichkeit. Dass der Mensch eine Sache tun oder lassen kann, hat seine Bedeutung, um zu bewerten, was wirklich getan wird. Möglichkeit bedeutet Freiheit. Ende des Zitats und der Klammer. Damit zurück zum Ensemble der materiellen Produktivkräfte. Das also ist zugleich, Zitat, die kristallisierte gesamte vergangene Geschichte und damit die Basis der gegenwärtigen und zukünftigen Geschichte. Ende des Zitats. Aber es ist absolut nicht statisch zu verstehen, wenn Gramsci betont, dass die Gegenwart, wie Lukas ja auch schon in der Einleitung nochmal formuliert hat, die gesamte Vergangenheit enthält und jene sich vollständig in dieser verwirklicht. Weil das Bild des Enthaltens klingt so, die ist halt einfach da. So ist es aber nicht gemeint. Jede historische Phase, schreibt Gramsci, ist zwar ein Dokument der vorhergehenden Phasen, aber ein solches Dokument ist gleichzeitig, Zitat, ein Dokument und eine aktive, gegenwärtige Kraft. Was nun die Dokumente, bleiben jetzt bei der Metapher des Dokuments, jetzt im engeren Sinne, also tatsächlich das Material der Geschichte und der Geschichtsschreibung betrifft, so ist natürlich auch Gramsci bewusst, dass wir es meist mit einer Geschichte der Sieger zu tun haben, der jeweils Herrschenden als Erben aller, die je gesiegt haben, wie das in den geschichtsphilosophischen Thesen bei Benjamin heißt, zu denen man immer wieder spannende Querverbindungen auftun kann, aber das haben wir verabredet, heute in diesem Vortrag nicht zu behandeln. Also die Geschichte der Sieger. Ich komme damit abschließend zu den subalternen gesellschaftlichen Gruppen und zu deren unterschlagener Geschichte. Es gibt, wie gesagt, in dieser Woche ja noch zwei Vorträge dazu, also spreche ich das jetzt nur relativ kurz an, um das vielleicht auch ein bisschen vorzubereiten oder auch in Verbindung zu bringen. Dass nämlich Gramscis Auseinandersetzung in dem relativ schmalen thematischen Heft 25 zu den subalternen Gruppen zunächst und vor allem etwas mit Geschichte und Geschichtsschreibung zu tun hat. Das habe ich ja eingangs auch gesagt. Das ist sozusagen die Titelseite von Heft 25 aus dem Jahr 1934. Ai margini della storia. Storia dei gruppi sociali subalterni. An den Rändern der Geschichte, in Klammer, Untertitel, Geschichte der subalternen gesellschaftlichen Gruppen. Noch ein Vorgriff innerhalb des Vorgriffs, auch die Postcolonial Studies und eben namentlich die Subaltern Studies in Indien, die ja, unübersehbar und explizit sich auf Gramsci beziehen. Was es damit auf sich hat, darüber ließe sich ausführlich und auch kritisch diskutieren. Das ist hier nicht der Ort dafür. Aber zunächst einmal sozusagen ganz neutral und wertfrei gesagt, dass die Geburtsstunde der Subaltern Studies rund um Guha und so weiter, das sind durch die Bank Historiker, die das tragen und die eben sagen, es gilt sozusagen aus den Archiven die Erhebungen der indischen Habenichtse sozusagen, der Leute, der ungebildeten Analphabeten, die Revolten, die subalternen Revolten auszugraben, die subaltern deshalb sind. Wir hatten ja gestern schon kurz die Debatte über die Definition des Subalternen, da möchte ich nicht vorgreifen, was Benio Bratko erzählen wird, aber eines sozusagen steht außer Frage, Subaltern kann ein soziologischer Begriff sein, es kann mit den Subalternen eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe gemeint sein, es kann mit Subaltern aber ist sozusagen auch eine Phase im politischen Kampf gemeint sein, sozusagen eine Verfasstheit, eine noch nicht erlangte Hegemoniefähigkeit oder im Falle Indiens die politischen Erhebungen, die nicht als politisch wahrgenommen wurden, weil sie sozusagen Hungerrevolten waren, weil es Aufstände waren von irgendwelchen, sage ich jetzt, das despektierliche Persiflierende, von irgendwelchen Bauern, die sozusagen kein politisches Bewusstsein haben, sondern sich halt erhoben haben und dass natürlich auch eine kommunistische Partei in Indien sozusagen das nicht in ihre Annalen politischer Aufstände einreiht, weil die ja sozusagen eben nicht von einem Klassenbewusstsein getragen sind. Und das Subalterne ergibt sich aus diesem Umstand der Unterschlagung, beziehungsweise umgekehrt ist die Idee sozusagen so etwas wie ein subalternes Bewusstsein herauszuschälen aus den historischen Archiven. Das ist das, was dann Spivak mit guten Argumenten als historische Metalepse kritisiert hat, ne, wo sie eben sagt, hier wird sozusagen etwas als Ursache einer politischen Handlung vorausgesetzt, dass in Wirklichkeit der Effekt dieser politischen Handlung ist. Ist nicht mein Thema heute, aber ich spreche es deshalb um zu sagen, Startpunkt dieses Gedankens, Startpunkt auch dieser postkolonialen Auseinandersetzung ist zunächst die Geschichtsschreibung. In der Geschichte sind diese Aufstände unterschlagen, damit auch das subalterne politische Bewusstsein und wir müssen es aus den Archiven wieder ausgraben. Also es geht um Geschichte, auch hier von Anfang an. Sie stehen an den Rändern der Geschichte, die Subalternen. Dieses Gefängnisheft wird eröffnet von einem Paragraphen, wir hatten es kurz beim Frühstück, habe ich auch schon davon erzählt, über Davide Lazzaretti, eine obskure Figur aus dem 19. Jahrhundert, der so eine Art Sektenführer war, der aber eben gleichzeitig eben auch verarmte Bauern um sich geschart hat und sozusagen politische Aufstände gestartet hat. Eine Geschichte, die Gramsci spannend findet, weil ja, wie ihr aus der italienischen Geschichte vielleicht wisst, ja zunächst der Kirchenstaat nicht Teil des sogenannten geeinten Italiens war, der Risorgimento sozusagen zunächst mal ohne die in Italien nicht unwesentliche Kraft der katholischen Kirche sozusagen dieses geeinte Italien stattgefunden hat und der Papst deshalb gesagt hat, Achtung, Katholiken und Katholikinnen dürfen nicht mitmachen bei diesem Staat. Es darf sozusagen keine politische Aktion geben. Und das heißt sozusagen, dass Leute, die gleichzeitig religiös waren und vielleicht ein soziales Revoltebedürfnis in sich empfunden haben, ansprechbar waren dann von Leuten, die genau das Thema Religion und Sozialkritik zusammengeführt haben. Davide Lazzaretti war so einer. Die Geschichte ist wieder mal spannend für das, was ich anfangs gesagt habe. Wir haben ein Heft, 25 Geschichte der, der subalternen Gruppen, und Gramsci sagt nicht, Paragraph 1, was meine ich, wenn ich subalterne gesellschaftliche Gruppen sage, ich definiere das jetzt zunächst mal und dann schauen wir das an. Nein, er sagt Paragraph 1, Davide Lazzaretti. Und dann erzählt er diese Geschichte. Extrem spannend. Ne? Das ist eben ein Materialstück, eins der vielen Materialstücke, aus denen wir dann lernen können, was sie in diesem Heft zu suchen haben. Von hier nimmt Gramsci's Auseinandersetzung mit den Subalternen eben ihren Ausgang. Die Risorgimento-Geschichte, Risorgimento als klassisches, als zentrales Terrain, auf das Gramsci immer wieder zurückkehrt, auch um sowas wie passive Revolution zu erklären. Diese Geschichten also sind aus der Sicht der Herrschenden geschrieben und die Erhebungen der Unteren werden ignoriert. Ihre Geschichte muss erst geschrieben werden. Das nämlich zementiert ihre Subalternität. Die Subalternität, unter Anführungszeichen ein Hauptwort, das Gramsci nicht verwendet, besteht aus der Unterschlagung ihrer Geschichte. Die Geschichte der subalternen gesellschaftlichen Gruppen ist notwendigerweise bruchstückhaft, schreibt Gramsci, und episodisch. Und so hebt eben der zweite Paragraph in Heft 25 an, die subalternen Gruppen erleiden immer die Initiative der herrschenden Gruppen, auch wenn sie rebellieren und sich auflehnen. In Wirklichkeit sind die subalternen Gruppen, auch wenn sie zu triumphieren scheinen, nur in Alarmbereitschaft. Ende des Zitats. Und hier nun kehrt eben das zurück, was wir vorhin angesprochen haben, als integrale Geschichte. Denn während, ich zitiere, die geschichtliche Einheit der führenden Klassen sich im Staat vollzieht und ihre Geschichte im Wesentlichen die Geschichte der Staaten und der Staatengruppen ist, wiewohl natürlich in Verbindung mit der Zivilgesellschaft, eh klar, also das ist jetzt, muss man sich den integralen Staat wiederdenken, Hegemonie gepanzert mit Zwang. Während also sozusagen die führenden Klassen Staat geworden sind, das ist eine etwas schwierige Metapher bei Gramsci, werdet ihr am Donnerstag diskutieren, was heißt es, Staat zu werden, sind die subalternen Gruppen, Zitat, per Definitionem keine Vereinheitlichten und können sich nicht vereinheitlichen, solange sie nicht Staat werden können. Ihre Geschichte ist deshalb verwoben in die der Zivilgesellschaft. Es ist eine zersetzte und diskontinuierliche Funktion der Geschichte der Zivilgesellschaft. Ende des Zitats. Ihre Herausbildung, ihren Status, ihre sich verändernden Formationen gilt es zu untersuchen. Gramsci schreibt, jede Spur autonomer Initiative seitens der subalternen Gruppen sollte deshalb für den integralen Historiker von unschätzbarem Wert sein. Daraus ergibt sich, dass eine solche Geschichte nur durch Monographien behandelt werden kann und dass jede Monographie eine sehr große Anhäufung von Materialien verlangt. Das ist genau das, was Gramsci uns vormacht, die häufig schwer zusammenzutragen sind. Ende des Zitats. Gramscis Subalternenprojekt hat also neben der großen Frage der politischen Strategie zum einen die Geschichte der subalternen Klassen im Blick, also die Geschichte selbst, und andererseits eben ausdrücklich die Methodologie der subalternen Geschichtsschreibung. Die Wiedergewinnung des Standpunkts der Subalternen ist eine historiografische und damit politische Operation. Die historiografische Reflexion über das Risorgimento erhält einen vollständig politischen, strategischen Wert. Sie begleitet nämlich politisch den Eintritt der Massen der Subalternen in die Geschichte, der Besiegten von gestern. Dieser Gedanke zeigt vielleicht am klarsten die Verbindung bei Gramsci von Geschichte, Historiografie und gegenwärtigem Handeln, das sozusagen auf Ermächtigung abzielt. Ganz ausdrücklich heißt es, wenn Geschichte schreiben heißt, gegenwärtige Geschichte zu machen, so ist ein großes Geschichtsbuch dasjenige, das in der Gegenwart den in Entwicklung befindlichen Kräften hilft, selbstbewusster und folglich auf konkretere Weise aktiv und tätig zu werden. Das habe ich jetzt leider vergessen, auf die Folien zu geben. Ich lese es vielleicht nochmal vor. Wenn Geschichte schreiben heißt, das ist ein Zitat, aus seinem späten Heft. Wenn Geschichte schreiben heißt, gegenwärtige Geschichte zu machen, so ist ein großes Geschichtsbuch dasjenige, das in der Vergangenheit den in Entwicklung befindlichen Kräften hilft, selbstbewusster und folglich auf konkretere Weise aktiv und tätig zu werden. Ende des Zitats. Das heißt also, das hoffe ich irgendwie vermittelt zu haben, Vergangenheit und Gegenwart steht ausdrücklich und zunächst im Zeichen der Anforderung an politisches Handeln im Hier und Jetzt. Danke für eure Geduld und Zuhören.